Der Grill-Zombie-Podcast. Interessantes und Abgefahrenes aus Grill und Pfanne. Herzlich willkommen zur Folge 1 des Grill-Zombie-Podcasts. Ja, herzlich willkommen aus meiner Küche hier. Moment mal, wird sich der eine oder andere jetzt denken, der Typ grillt doch. Ja, heute nicht. Ich bin da ein bisschen unentschlossen. Es ist ein bisschen kühl draußen. Habe ich mir ein Rezept rausgesucht, was auch in der Küche geht. Vielleicht hört ihr es schon. Im Hintergrund kochen schon Kartoffeln und die Kartoffeln sind auch der Hauptdarsteller in dem Rezept. Es gibt Kartoffelbälle, frittiert. Das wird im Prinzip so ähnlich wie eine, wie heißen die Dinger, Krokette, genau. Ja, dazu brauchen wir folgende Zutaten. 3 mittelgroße Kartoffeln, die kochen jetzt gerade schon. Eine Zwiebel, etwas Schnittlauch, Petersilie, Pfeffer, Salz, 3 Esslöffel Stärke und ein Mozzarella. Bin mal gespannt, ob der ausreicht. Ich habe noch einen zweiten in der Hinterhand. So, während die Kartoffeln jetzt hier kochen, kann man ja schon mal weitermachen. Und zwar werde ich jetzt erstmal den Schnittlauch schneiden. Ich bin in der komfortablen Lage, dass ich Schnittlauch im Garten habe und der auch schon ausgetrieben hat. Also das ist ganz, ganz junger Schnittlauch. Der ist noch nicht holzig oder so ein Kram. Und frischer geht's nimmer. Den habe ich eben gerade aus dem Garten geholt. So schön kleine Röllchen schneiden hier. Und das gleiche mache ich dann auch mit der Petersilie. Ich schätze mal von der Menge her, das ist jetzt hier so ein Viertelbund vielleicht. Ich kann das immer so schlecht abschätzen. Die Petersilie habe ich natürlich im Supermarkt gekauft, im Topf. Hier, frische Petersilie, die habe ich natürlich jetzt nicht im Garten. Auch schön fein schneiden. Ja, Schnittlauch und Petersilie sind ja schöne Vitamin-C-Spender. Ist ja in dieser kalten Jahreszeit. Wir haben ja zwar schon Frühling, aber so richtig warm wird es ja noch nicht. Ganz gut, wenn man ein bisschen Vitamin-C zu sich nehmen kann. So, jetzt brauchen wir noch die Zwiebel. Die müssen wir auch klein hacken. Mal so einen Trick gesehen von einem Fernsehkoch. Erstmal waagerecht einschneiden und dann längst und dann kann man da quer runterschneiden und dann gibt das ganz schöne Würfel. Wer keine Lust hat zum selber schneiden, kann die Zwiebel auch vierteln und in eine Moulinette oder sowas werfen und da kommt dann ja auch, wenn man es nicht zu lange macht, relativ kleine Zwiebelwürfelchen raus. Zeitsprung. So, ich wollte euch jetzt nicht mit 20 Minuten Kartoffelkochen ärgern. Ich habe die jetzt schon fertig und die müssen jetzt zerdrückt werden, dass das ein Mousse entsteht. Ich mache das nicht mit der Maschine, sondern ich mache es einfach mit einer Gabel, so dass das so eine Art Kartoffelbrei gibt. Und dann kommen auch schon die geschnittenen Zwiebeln, der Schnittlauch und die Petersilie hinzu. Das arbeitet man schön ein. So, was fehlt uns jetzt noch? Ah ja, das Salz und der Pfeffer. Pfeffer natürlich frisch aus der Mühle. So, ein bisschen Salz. Unterrühren. So, was jetzt noch fehlt, ist die Stärke. 3 Esslöffel Stärke. Ich habe hier Speisestärke zum Backen und Binden, reine Maisstärke. Ich weiß nicht, ob es da noch andere gibt. 3 Esslöffel. 1. 2. 3. Wird auch noch verrührt. Was uns jetzt noch fehlt, ist der Mozzarella. Den müssen wir in Würfel schneiden. Ich würde mal sagen, so ein Zentimeter Kantenlänge Würfel schneide ich erstmal waagerecht durch. Dann längst und jetzt schneide ich noch ein paar Mal quer runter. Ich würde sagen, wir brauchen ungefähr 15 Würfel, na, sagen wir mal 16 ist eine schönere Zahl. Und jetzt kommt der Trick dabei. Wir nehmen uns jetzt immer ein bisschen von der Kartoffelmasse. Ich teile die schon mal vor hier, damit ich auch 16 Bällchen formen kann. So, dann nehme ich mir so eine Portion Teig zur Hand. Ah, die Hände erst einölen, dann bleibt nämlich nicht so viel an der Hand kleben und formen uns davon einen kleinen, naja, sieht aus wie ein Pfannkuchen. So, da legen wir jetzt ein Stück von diesen Mozzarella-Würfeln drauf und verschließen das Ganze, formen uns quasi ein Bällchen. Machen den nochmal schön in der Handfläche rund. Und so verfahren wir jetzt mit den restlichen Bällchen auch. Und wir hören uns gleich wieder, wenn es ans Frittieren geht. So, das Fett ist heiß. Ich habe jetzt einfach Olivenöl in einem Topf erhitzt auf 150 bis 160 Grad. Da werden die Bällchen jetzt drin frittiert und solange die frittieren, kann ich euch ja schon mal was zu meiner Chili-Zucht erzählen. Ich habe im Moment, also dieses Jahr, mal nur eine Sorte genommen und ich habe dieses Jahr die Sorte Numex Suave angebaut. Ich habe die zwischen den Jahren so ausgesät und mittlerweile sind die Pflanzen schon so 15 bis 20 cm hoch. Könnt ihr auch auf dem Bild sehen. Und die Sorte Numex Suave hat jetzt nur eine Schärfe von 1 von 10. Ich habe noch genug scharfe Chilis da vom vorigen Jahr. Und der Vorteil oder das Schöne an dieser Numex Suave ist, das Aroma ist genauso wie eine Habanero, bloß eben die Schärfe fehlt halt. Ist auch mal ganz schön zum so zwischendurch naschen. So, jetzt fehlt nur noch, dass wir mal die Kartoffelbällchen probieren. So, ich glaube, dieses Bällchen hier ist schon ein bisschen abgekühlt. Mal probieren. Hervorragend. Ganz toll. Entschuldigung, wenn ich jetzt so schmatze. Schmeckt schön kartoffelig. Der Schnittlauch und die Zwiebel kommen gut durch. Super. Und innen drin hat man eben diesen halbflüssigen Kern. So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Kartoffelbällchen und sage mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.